Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Itipi so bhagava arahaṃ sammāsambuddho vijja śravaṇa sampanno sugato lokavidu anutaro bhuvisa dhamma sarvati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacchattam veditambo vinuhi ti supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipannano bhagavato savaka sangho Nyayapatipannano bhagavato savaka sangho Samichipatipannano bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani attha purisa pugala Ese bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anjali karaniyo anuttarang punyakhetan lokasa ti evang buddhang sarantanang dhammang sangang chabikhamo bhayam va champitattam va lumahamso nahesatiti. So, wir kommen. Alles, was Anfang hat, muss auch ein Ende haben. Und wir kommen, wir sind jetzt dabei, zu dem Ende zu kommen. Dann, bevor wir zu dem Ende zu kommen, werde ich erklären ein bisschen, wenn man gut Shamatha übt, was man alles damit machen kann. Dann habt ihr eine, wie sagt man, für Fisch? Köder. Köder. Köder da. Dann versuchen sie, Fisch zu fangen. Aber mit dem Wissen, dass wenn man es fangen möchte, es geht weg. Das ist dann wahr. Das ist dann diese Expertfischer. Expertfischer, er fängt mit dem Keder, aber er bekümmert sich drauf nicht. Und so sollte man meditieren. So, jetzt, wir haben erklärt die vier Übungen von Anapanasati, die mit Kaya Anupasana, mit Betrachtung von dem Körper verbunden sind, indem wir uns in diesem Retreat viel mit den Empfindungen beschäftigt haben, und hoffentlich verstehen wir alle, dass die Empfindungen eigentlich zentrale Rolle spielen in dem Modell der Erlösung, der Befreiung in der buddhistischen Lehre. Wenn man mit den Empfindungen nicht richtig umgeht, die Empfindungen eben sind die Fesseln von Samsara, nichts anderes. Wenn man mit den Empfindungen richtig umgeht, lernt, die Empfindungen sind dann die besten Mittel für den Prozess von Befreiung, und um diesen Prozess von Befreiung richtig zu verstehen. Deswegen die nach Anapanasati, der Buddha hat besonders auch gelobt, die vier Brahma-Viharas, Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut als eigentlich die Meditationen, die mit größter Weisheit verbunden sind, wenn man sie richtig versteht. Und warum? Weil Objekt von wahren Liebe, Objekt von wahren Mitgefühl, Objekt von wahre Freude und von wahren Gleichmut sind sozusagen alle Wesen ohne Unterscheidung. Wenn man so übt, dann kommt man zu tieferen Verständnis von den Gefühlen. Die positiven Gefühle sind wirklich positiv, wenn Objekt von den Gefühlen wird erweitert durch Verständnis oder durch gewisse Perspektive von endlichen Horizonten, von Welt, von Dharma, von den Wesen. Wenn man diese Horizonten hat, dann versteht man, dass diese kleinen Gefühle eigentlich nichts anderes ist als die Fesseln, die uns zu Samsara binden. Und große Gefühle von dem großen Herz, das sind die Mittel, beste Mittel zur Befreiung, die es gibt. So, wir haben viel von den Empfindungen gesprochen. Indem wir die Empfindungen verstehen, werden wir uns Mühe geben, unsere Herzen zu erweitern und sehen eben, dass wir selbst sind unsere schlimmste Feinde. Es gibt kein anderer Feind außer unser kleines Herz, mit dem wir immer in Konflikt mit sich selbst und mit den anderen kommen. So, Resultat von gutem Verständnis von den Gefühlen ist sogenannte Arana Samadhi. Arana Samadhi heißt konfliktlose Samadhi. Und konfliktlose Samadhi eben ist nichts anderes, kommt von Verständnis von Leerheit. Von Verständnis, dass in der Leerheit es gibt eigentlich keine Zuneigung, keine Abneigung. Und wenn man das versteht, wird man auch wohl verstehen, diese Liebe von einem Buddha oder von einem Arahat, die sich an alle Wesen bezieht. Und Mitgefühl genauso, Freude genauso, und Gleichmut genauso. So, der eifrigste Übende von konfliktlose Samadhi ist der Subhuti, der alte Subhuti. Und Subhuti, kein Wunder, dass Subhuti war der Empfänger von der Lehre, Hauptempfänger von der Lehre von transzendentaler Weisheit. Diese eigentlich positive Gefühle werden immer positiver, indem sie mit transzendentaler Weisheit verbunden sind. Und transzendentale Weisheit ist die Weisheit, dass eigentlich der wahre Zustand von allen Wesen ist Nirvana. Und warum soll ich mich nicht selbst wehtun und den anderen wehtun? Eben, weil mein wahres Selbst ist diese, was manchmal Buddha-Natur genannt wird, manchmal Matrix von Tathagata oder diese Lotus im Herz, das in jedem Herz eigentlich sitzt, nur wir sehen es nicht klar genug. wenn wir mehr üben und die Gefühle verstehen, wir bekommen gewisse Intuition davon. Und dann der Geist kann sehr, sehr auf andere Ebene mit den Gefühlen umgehen, indem der Herz hat sich erweitert und er sieht nicht mehr die negativen Tendenzen, die alle Wesen haben, insofern sie noch mit Samsara verbunden sind. Er sieht sie nicht als etwas, was dem Ich gehört, was mir gehört. Und wie leicht dann allmählich der Herz wird, wenn man diese Perspektive hat. Diese negativen Gefühle, dass die Wesen haben, die kommen von Ignoranz, von Nichtwissen. Und Nichtwissen ist nicht etwas, was in der wahren Sinne da ist. Weil Nichtwissen ist eben Nichtwissen genannt, weil Gegenteil davon ist Wissen. Und wenn jemand Wissen hat, er kann nur diejenigen mit Nichtwissen, er kann nur mit Mitgefühl und mit Liebe betrachten. Und das ist eigentlich Ziel des buddhistischen Wegs. Jetzt, wenn man gute Konzentration hat, wie übt man dann die Übungen? Wir haben schon erklärt, dass die Anapanasati eigentlich, wenn es, wie es im Buddhismus erklärt wird, ist ein Kurs, das der Buddha hat besonders konstruiert von Befreiung. Und Befreiung in der buddhistischen Lehre bezieht sich auf die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit eigentlich sind Essenz oder das Wesen selbst von der Übung von Sati. Übung von Sati ist nichts anderes als Übung von den vier Grundlagen von Achtsamkeit. Ohne das, Übung von Sati wird nie wirklich verstanden. Warum üben wir Sati? Weil wir wollen uns etablieren in Übung, in Perspektive von vier Grundlagen von Achtsamkeit. Wenn wir da in dieser Perspektive etabliert sind, unser Wissen wird gedeihen und unser Nichtwissen wird sich vermindern. Wenn wir nicht dabei sind und unser Nichtwissen wird sich entwickeln und unser Wissen wird vermindert sein. Also Wissen im buddhistischen Sinne eigentlich kommt von Verständnis, von der Grundübung von Achtsamkeit und Essenz von dieser Übung ist die vier Grundlagen der Achtsamkeit, die eigentlich alles in unserer Erfahrung zusammenfassen. Es ist nichts in unserer Erfahrung, wenn wir ihn verstehen, was nicht in vier Grundlagen von Achtsamkeit enthalten ist. Und die vier Grundlagen von Achtsamkeit kommen zusammen auf der Grundlage von Berührung. Wo die Berührung ist, dort gibt es Erfahrung. Wo keine Berührung ist, gibt es keine Erfahrung. Alles, was wir erfahren durch Berührung. Wenn wir das richtig verstehen im Sinne von Weisheit, allmählich wissen wir, dass Körperlichkeit wenn wir in der Berührung an Körperlichkeit achten, wir üben dann Kaya Anupassana, Betrachtung des Körpers. Wenn wir in Berührung an Empfindung achten, wir üben Betrachtung von Empfindung. Wenn wir in Berührung Geist betrachten, unterscheidende Geist, samsarische Geist, wir achten an Grundlage von Geist oder Bewusstsein. Und wenn wir das Ganze von der Berührung verstehen, wir üben diese Dhamma Anupassana, Berührung von den geistigen Objekten, die mit dem Prozess von Befreiung verbunden sind. Und wir haben schon erklärt, der Buddha sagt, nur wenn das Ganze verstanden wird, durchgedrängt wird, losgelassen wird, findet man Ende von Leiden. Das ist sehr berühmte Satz von Samyutta Nikaya. Und das Ganze wird wo verstanden? In der Berührung. Nirgendwo anderes. Deswegen, es ist, der Buddha sagt, dass ich spreche nicht von Ende der Welt, aber ohne Ende der, zu Ende der Welt zu kommen, wird man nicht fähig sein, Leiden zu Ende bringen. Es klingt wie ein Paradox, aber es ist überhaupt kein Paradox, wenn man versteht, dass alles, was wir erfahren durch Berührung. Wenn Berührung da ist, die Welt ist da. Wenn Berührung nicht da ist, wo ist die Welt? Jetzt in der Berührung, das eigentlich Empfindlichste, das Entscheidende, das ist eigentlich Empfindung. In der Tat, alles geschieht durch Berührung. Aber der Buddha erklärt Empfindung in der Kette von bedingten Entstehung. Er erklärt nicht alles als bedingt von Berührung, genauso wie er erklärt nicht alles als bedingt von Nichtwissen. Er erklärt Empfindung als bedingt von Berührung. Warum? Weil in der Berührung das diese klärste Phänomen ist eben Empfindung. Und Empfindung ist Empfang von dem Objekt. Empfang von dem Objekt hängt von was? Hängt von Wahrnehmung und von Aufmerksamkeit. Wenn Wahrnehmung und Aufmerksamkeit mit Weisheit verbunden sind, gibt es heilsame Gefühl. Wenn Wahrnehmung und Aufmerksamkeit mit Nichtwissen verbunden sind, dann gibt es unheilsames Gefühl. Und heilsames Gefühl und unheilsames Gefühl sind zwei Wörter, die sozusagen sehr, sehr klar verstanden werden müssen, damit man tief in diesen Prozess von Befreiung des Geistes hineingeht. Deswegen in Satipatthana Sutta, der Buddha erklärt Übung über Vedana Anupassana, Übung über Betrachtung von den Gefühlen auf Grundlage von Berührung, auf Prinzip von Saamisa und Niramisa. Das heißt, ein Gefühl das nicht mit Anhaftung verbunden ist, jetzt sehr wichtig zu verstehen, eigentlich Gegenstoß, Angst, Sorgen, Hass, Ärger, das ist nichts anderes als direkte Manifestation von Anhaftung, nichts anderes. Und in der Tat, Trägheit und Mattheit, wenn der Geist sehr entwickelt ist, ist auch nichts anderes als Manifestation von dem Komplex von Anhaftung, Zuneigung und Abneigung. Man fühlt sich wohl, dann der Geist wird nicht mehr sensitiv. Das ist Zuneigung. Dann man wird nicht mehr sich mit tieferen Aspekten von Meditation beschäftigen, nur das ist Trägheit. Das sieht man sehr klar, nur wenn der Geist Passadi, Klarheit und Ruhe besitzt, sonst sieht man das nicht. So eigentlich alle unheilsamen Zustände des Geistes sind als unheilsames Gefühl gebunden. Ohne unheilsames Gefühl gibt es keine unheilsamen Zustände des Geistes. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen der Buddha erklärt erst Verständnis von Körperlichkeit, die Aufmerksamkeit auf Körperlichkeit entscheidet, wie es wird empfangen. Ein Arahat kann empfangen sehr unangenehme Körperlichkeit als wie abstoßende, als nicht abstoßende. Wir haben gelernt, warum? Muss man verstehen. Weil wegen Freiheit des Geistes, das befreit ist durch diese Tendenzen anzuhaften an Gefühle. Wenn diese Tendenzen anzuhaften an die Gefühle gemindert wird, der Geist bleibt klar. Jetzt also Wesen von Betrachtung der Gefühle ist zu unterscheiden, welches Gefühl ist mit Anhaftung verbunden und welches Gefühl ist mit Loslassen von Anhaftung verbunden. Jetzt diejenigen, die Buddhismus studieren, wissen, dass Buddha hat erklärt, die Ursache für Leiden als Anhaften und Ursache für Nichtleiden, für Nirvana, als mittlerer Weg, was eigentlich nichts anderes ist als Loslassen. Mittlerer Weg ist Loslassen. Loslassen, das basiert ist auf Sila, Samadhi und Panya. Ohne Sila, Samadhi und Panya gibt es kein Loslassen. Wir können nur loslassen, eben wenn wir Sila, Samadhi und Panya üben. Egal welche Methode der Meditation wir im Buddhismus anwenden, tantrische Methoden, Zen, Rheinland, ist immer dasselbe Prinzip. Es gibt kein anderes Prinzip. Es gibt auch keine Dzogchen, kein Mahamudra, kein Rheinland, kein Zen, ohne Verständnis von dem Gefühl mit Anhaftung und Gefühl mit Loslassen. Alle ganze buddhistische Praxis ist darauf basiert. Gibt es keine Ausnahmen. Mittel sind verschieden, aber das Prinzip ist dasselbe. Jetzt, wenn man mit der Atmung arbeitet, mit Anapanasati, man hat die ersten 4 Übungen eifrig geübt. Welche sind die ersten 4 Übungen? Zählen, verfolgen. Das ist Schritte. Übungen sind... Wenn ich lang atme, weiß ich und so weiter. Ja, und so weiter. Erinnerst du dich, Ilja? Dann diese, ich lerne ganzen Körper, bei Einatmen und Ausatmen wahrzunehmen. 3 Körper sind gemeint, ich habe erklärt. Ja? Ist das klar? Vergessen. Das ist eine kritische Übung. Während dieser Übung dann kommt der Geist zu dem Prozess von tiefen Verfeinerung. Verfeinerung von was? Von Einatmen, Ausatmen. Also Licht oder Farbe erscheint an der Berührungsstelle, wo man Einatmen und Ausatmen wahrnimmt. Dann man hat Klarheit, deswegen der Geist wird mit Klarheit und er sieht sehr klar den ganzen Prozess von Einatmen und Ausatmen von Anfang bis Ende. Er sieht mit Wissensklarheit, wenn Tendenz zu senken oder zu sich zerstreuen entsteht und gleich wird diese Tendenz wird gleich beseitigt, weil diese Klarheit und Entspannung da sind, haben wir erklärt. Und dann der Körper wird, ganze Körper wird sehr, sehr klar erfahren, indem der Geist und Atem klar erfahren wurden, sind. Das sind dann Betrachtung von dem ganzen Körper ist eigentlich Betrachtung von 3 Körpern, die dann sehr, sehr klar, mit voller Klarheit erscheinen. Das ist die Voraussetzung für Samadhi. Ohne das kein Samadhi. Dann, ich lerne diese Kaya Sankara, Körperformationen zu verfeinern. Je höher die Samadhi, desto höher wird die Verfeinerung von dem Geist, von dem Objekt und von Empfindung des Körpers. Und dann, was macht man? Wenn man jetzt wenn man gute Konzentration hat, ist wunderschön. Man kann, so wie wenn man Mehl hat, man kann Pistachio-Kuchen backen, man kann tschechische Buchtel machen, man kann Honigkuchen backen, man kann Pirogi, was immer man will, kann man backen und es wird gut schmecken. Wenn man aber Samadhi nicht hat, nicht gute Konzentration, dann eben die Meditation wird sich schwierig entwickeln. Samadhi ist sehr wichtig. Warum? Weil es bringt Feinheit in unsere Erfahrung. Wenn unsere Erfahrung ist mit Feinheit verbunden, wir lernen sehr schnell. Wenn unsere Erfahrung ist mit Grobheit verbunden, wir lernen sehr langsam. Jetzt, wir wollen alle schnell lernen. gute Pistachio-Kuchen, Honigkuchen backen, wenn gute Konzentration da ist, kann man alle möglichen Methoden lernen. Es wird kein Widerspruch da sein, weil eigentlich alle Methoden sich ergänzen, wenn die Verständnis von Sila, Samadhi und Weisheit da sind. Dann, was macht man mit Samadhi? Wenn man sich in der Grundbuddhismus übt, ich sage Grundbuddhismus, das ist der Weg zu Arahat, was immer für Buddhismus man übt, wenn man nicht den Weg von Arahat versteht, man kann sehr, sehr leicht in Irre geführt werden. Geführt werden. Wenn man eben diesen Weg von Arahat gut versteht, man wird nicht in Irre geführt werden. Weil die Grundverständnis von Buddhismus ist das Wichtigste. Und jetzt im Grundbuddhismus wird besonders die analytische Meditation betont. Später in der Lehre von Bodhisattva wird vielmehr dieser nicht unterscheidende Geist betont. Die zwei, aber kann man zwei sind ergänzend. Es ist kein Widerspruch zwischen den beiden. Und es wird eigentlich ergänzt, besonders in der Yogacara-Lehre, die leider als Meditation nur sehr teilweise erhalten ist. Jetzt, wenn Samadhi gut etabliert ist, was kann man damit machen? Man kann dann wie Maha Malunka Sutta und so weiter erklärt, man kann beste Meditation üben und das heißt Vipassana in Samadhi. Buddha hat immer erklärt, der beste Weg zur Erlösung ist Vipassana üben in Samadhi. Jetzt warum? Weil so lange nicht Samadhi etabliert ist, man kann nicht unmittelbar vergangene Geist untersuchen. Die Voraussetzung dafür ist, dass Samadhi da ist. Wenn der Geist ist in Samadhi, das in dem Grundbuddhismus geübt wird mit den Objekten, so wie Anapana oder Farben und so weiter. Was geschieht? Der Geist kann bleiben stundenlang, sogar tagelang bei einem Objekt. Er wechselt nicht Objekt. Wenn Objekt ist verfeinert, der Geist hat keine Tendenz, Objekt zu wechseln. Der Geist kann sich vereinigen nur mit einem Objekt, nur wenn er fein ist und wenn Objekt fein ist. Solange Objekt nicht fein ist und Geist nicht fein ist, der Geist hat nicht Fähigkeit, sich mit dem Objekt zu vereinigen. Sehr wichtig zu verstehen. Warum? Weil wenn die Wahrnehmung gefiel, Unterscheidung feiner wird. In diesem Zustand der Geist dann bleibt lange, lange Zeit bei dem erwünschten Objekt. Wenn aber Unterscheidung, Gefühl, Wahrnehmung nicht fein ist, er kann das nicht machen. Und wenn er, der Geist bleibt lange Zeit bei dem erwünschten Objekt, er vereinigt sich mit dem Objekt. Wenn er sich vereinigt mit dem Objekt, er geht in Dhyana ein. Wenn er geht in Dhyana ein, wenn er achtet an Grundlage von seinem Bewusstsein, was in der buddhistischen Lehre in Theravada Bhavanga genannt wird, dann er sieht dasselbe Objekt in Grundlage von seinem Bewusstsein und sieht auch den Geist, der zu diesem Objekt fließt. Sieht er sehr, sehr klar. Das ist überhaupt keine Kunst, wenn dieses Objekt, wenn die Wahrnehmung von Jhana etabliert ist und Objekt sich nicht ändert, Geist sich nicht ändert, dann ist man nur lenkt Aufmerksamkeit von hier zur Grundlage von Herz. Und man sieht dasselbe Objekt in Grundlage von Herz. Das ist sehr leicht. Wenn man nicht verliert das Objekt, heißt das, man hat Jhana. Wenn man es verliert, das heißt, es ist noch nicht Jhana, es ist nur angrenzende Jhana. Wenn man das Objekt nicht verliert, dann man betrachtet in jedem Augenblick den Geist, das sich zu diesem Jhana-Objekt ändert, ein Jhana-Objekt wendet und bleibt bei dem Jhana-Objekt. Der Geist in Jhana ändert nicht Objekt. Er bleibt, auch wenn andere Wahrnehmungen und Gefühle können aufstehen, winzige, er bleibt bei demselben Objekt. Das heißt Apana, Fixierung. Fixierung ist in der Tat Funktion von Vitaka, Vitaka. Aber in der technischen Sprache von Buddhismus, es bezieht sich auf jeden Zustand von vollen Samadhi, wo der Geist bleibt vereinigt mit dem Objekt. Das heißt Apana Samadhi. Solange es nicht der Fall ist, dann ist nur angrenzende Samadhi. Upachara Samadhi. Dann in Apana Samadhi wie Visuddhimagga erklärt, wenn man Apana Samadhi hat, dann soll man die Jhana-Faktoren untersuchen. Jhana-Faktoren heißen die Ursachen von Jhana. Jhana-Anga, so wie Bhavanga ist Ursache von Existenz, die Jhana-Faktoren sind Ursachen von Jhana. Wir studieren Buddhismus. In der Welt, es gibt nichts ohne Ursachen und Bedingungen. Jhana, solange es mit einem Objekt verbunden ist, das an dem der Geist hangen kann. Deswegen, ich habe erklärt, Objekt in Pali oder Sanskrit heißt das, wo der Geist hängt. Dann, es ist immer weltliche Objekt und es ist immer etwas, was mit Vergänglichkeit verbunden ist. Alles in der Welt, was durch Bedingungen und Ursachen zustande kommt, ist mit Vergänglichkeit verbunden. Und diese Vergänglichkeit geschieht in jedem Augenblick. Man sieht es nicht in normalen Geistesprozessen, in dem man so schnell Objekte ändert, aber man sieht es in Jhana. Das ist dieser große Vorteil von Jhana. In Jhana, der Geist etabliert, fixiert bei einem Objekt, dann er kann sehen, sehr klar, den Geist, der entsteht und vergeht in jedem Augenblick und die Bestandteile des Geistes genauso. Jetzt, wenn man Vedana Anupassana übt, wie übt man? Piti Patisamvedi Asasisamiti Sikati, Piti Patisamvedi Pasasisamiti Sikati. Ich lerne einatmen und ausatmen, die Piti, Freude zu erfahren. Wie macht man? Man guckt im Geist und sieht, wie die Freude entsteht und vergeht. Man sieht, wie durch feine Objekt kommt Freude. Wenn feine Objekt weggeht, Freude geht auch weg. Und man sieht, dass das erscheint und vergeht in jedem Augenblick. Dann in diesem feinen, entwickelten Geist, man betrachtet Vergänglichkeit. Wenn man mit diesem feinen, entwickelten Geist betrachtet Vergänglichkeit, in jedem Augenblick wird man sehen, diese Freude, dass man sehr, sehr klar definiert hat, entstehen und vergehen. Dann, man weiß so klar wie Kristall, dass diese Freude kommt von Objekt, das Freude gibt, mit Berührung, mit feinem Objekt. Wenn diese und was mit, durch Berührung kommt, ist zusammengestellt, was zusammengestellt entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Und man sehr leicht kann loslassen, wenn man alle diese feinere Gefühle loslassen kann, dann wird es für ihn sehr, sehr leicht sein, auch die grobe Gefühle loszulassen. Deswegen es ist der schnellste Weg zur Klarheit ist, für Vipassana diesen feinen Geist von Jhana anzuwenden. Aber die Methode ist nicht so klar, wie man das macht. Wie man das macht, muss man richtig Jhana lernen. Und genauso mit Sukha. Ne? Nächste Übung ist erfahrend Sukha. Ich lerne anzuatmen und auszuatmen. Dasselbe, wo gibt es Sukha? Gibt es Sukha in dem Herz, im Bewusstsein, in dem Geistesprozess? Und es entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Und das sieht man nur in erste, zweite und dritte Jhana. Wenn man das verstanden hat, dann wird man sehen, wie nützlich ist es, Jhana zu lernen. Wenn man aber nicht Jhana hat, dann dieses Prinzip zu verstehen, wird sehr, sehr nützlich sein, indem man versteht, dass diese Freude und Sukha, Glück, Freude und Glück sind zusammengesetzt. Was zusammengesetzt, soll man nicht anhaften. Wenn man das anhaftet, kommt Trübung von Gefühl und Trübung von Geist. Dann man haftet es nicht an allmählich und man hat noch mehr und mehr Freude und mehr Glück, kann man sagen. Weil die Freude, an der man nicht anhaftet, das ist die beste Freude. Und Glück, an dem man nicht anhaftet, das ist das beste Glück. Dieses Glück bleibt. Freude, an der man anhaftet, die bleibt nicht. Wenn man anhaftet an Freude oder an Glück, dann in dem Moment, wo sie weggehen, dann wird man deprimiert und wird man gleich in unheilsamen Zuständen des Geistes. Um das klar zu sehen, braucht man nicht unbedingt Jhana eben, aber mit Jhana ist es kristallklar und kommt es gleich, diese Intuition. Ohne Jhana wird es lange, lange Zeit dauern, bis diese Intuition sich entwickelt. Deswegen, der Buddha hat so gepriesen die Übung von Konzentration. Und er ist selbst zur Klarheit gekommen durch diese Fähigkeit von hoher Konzentration. Es wird sogar geschrieben, dass unter dem Bodhibaum, er hat sich erinnert an die frühere Konzentrationen, die er geübt hat, und hat sie gereinigt bis zur Stufe von überweltlichen Fähigkeiten, und mit denen er hat dann Vipassana geübt und sehr, sehr klar gesehen, dass die bedingte Entstehung ist Gesetz, das alle Wesen bindet. Und Wesen sind das, was der Welt Sinn gibt. Ohne Wesen kein Sinn für die Welt. Und die Wesen sind mit der Welt, in der sie wohnen, verbunden. Die sind untrennbar von der Umgebung. Das hat er sehr klar gesehen. Jetzt, nächste Übung dann, unsere Zeit ist schon vorbei, aber alles, was vorbei ist, kommt wieder. Dann machen wir ein bisschen länger. Dann nächste Übung ist Chitta Sankara Patisang Vedi Pasasi Samiti Sikati Asasi Samiti Sikati Chitta Sankara Patisang Vedi Pasasi Samiti Sikati. Ich lerne, erfahrend, die Formationen des Geistes. Was sind die Formationen des Geistes? Empfindung und Wahrnehmung. Die formieren Inhalt des Geistes. Die sind die wichtigsten Sankaras, Faktoren im Inhalt des Geistes. Im Inhalt des Geistes sich richtet völlig nach Erlebnis von Wahrnehmung und Empfindung. Nach diesem Erlebnis kommt dann Wille, die entscheidet, wie man mit dem Geist umgeht. Wenn man das verstanden hat, wird man besonderes Hochachtung für Übungen von Vedana Anupassana haben. Indem man Vedana verstanden hat, hat man auch den Geist verstanden. Wenn man nicht Vedana verstanden hat, wird man nie imstande, den Geist richtig zu verstehen. und ich erfahre also Citta Sankara, hier besonders Empfindung ist gemeint, aber wir sollen immer verstehen, dass Inhalt von Empfindung ist untrennbar von Wahrnehmung. Wahrnehmung und Empfindung immer kommen zusammen. Und Wahrnehmung entscheidet Empfindung und Empfindung entscheidet Wahrnehmung. Zusammen, sie sind dann die Formationen des Geistes, die Inhalt von dem Geist entscheiden. Und was heißt das, wenn wir studieren Gefühl, wir studieren dann, wie durch Berührung verschiedene, je nach dem Inhalt von Berührung kommen verschiedene Gefühle. Wenn sich Berührung ändert, wenn die Objekte sind feiner, wird feiner Empfindung. Und so geht man von niedrigeren Niveaus von Berührung zu höheren Niveaus von Berührung. Und man versteht, dass alle Niveaus von Berührung sind zusammengesetzt und vergänglich. Und man dann übt, loszulassen an Empfindung. Dann die Gefühle werden immer positiver und der Geist wird immer positiver. Wenn die Gefühle positiver sind, der Geist wird positiv. Wenn die Gefühle negativ sind, der Geist wird auch negativ. So, dann letzte, ich verfeinere diese Formation von Geist, ich lerne einzuatmen und auszuatmen. So der Meditierende dann der verschiedene Stufen von Samadhi gemeistert hat, einigermaßen, muss er nicht besondere große Meister sein, mindestens Erfahrung gehabt haben, dann er geht konsequent von niedrigeren Empfindungen, Sinnen, mit mentalem Bewusstsein, dann mit angrenzender Sammlung, erste Jhana und höher, bis höchste, feineste Empfindung in der Welt, verbunden mit Nicht-Wahrnehmung, Sphäre von Nicht-Wahrnehmung, Nicht-Nicht-Wahrnehmung, das ist feineste Berührung in der Welt, feineste Empfindung in der Welt. Und er sieht, dass alle Empfindungen eigentlich sind zusammengesetzt und vergänglich und kennen nicht Objekt von Erlösung sein. Das hat der Buddha auch sehr, sehr klar erfahren. Dann der Geist ändert sich, indem er sieht, dass alle Empfindungen, so insofern man an sie haftet, werden zu Leiden führen. Dann kommt Atamayata. Atamayata, Schnauze voll. Dann, wenn man ein Bodhisattva wegführt, obwohl man das versteht, durch großes Mitleid, man trotzdem bleibt und akzeptiert kleines Leiden zwecks große Freude, größte Freude, die es gibt in der Welt, ist die Freude von Buddha. Und diese Freude zu erleben, er akzeptiert kleine Leiden, kleine Anhaftungen. damit er sich in den Vollkommenheiten übt, hm? Und allmählich durch seine Weisheit bleibt er nicht mehr in Samsara, bleibt er nicht mehr in Samsara, und durch seine Mitleid bleibt er doch in Samsara. Deswegen muss man selbst erleben, was dieser Zustand von Leerheit bedeutet. In diesem Zustand gibt es nichts Bestimmtes, was man anhaften könnte. Und dieser Zustand, dann ist der Weg von Bodhisattva. Beide Wege sind nicht schlecht, aber je nach der Aspiration kann man üben. Aber wichtig ist, dass egal welchen Weg man geht, man wird ihn viel leichter gehen können, wenn man die Empfindungen verstanden hat. Wenn man die Empfindungen verstanden hat, die Empfindungen werden rein. Wenn man sie nicht verstanden hat, sie werden nicht rein. Deswegen, ich hoffe, dass ich habe euch auch ein bisschen Anstoß gegeben, sich mehr mit Empfindungen zu beschäftigen und mehr mit Konzentration, die Empfindungen feiner macht. Je feiner die Empfindungen, desto leichter in Vipassana hineinzukommen. Mhm.